Ja, und jetzt gibt es gleich die Sendung Klingding, die gerade angefangen hat. Leider musste ich Saustü runterdrehen, runterregeln, weil es gleich weitergeht mit der Klingding-Sendung. Und wir sind in der Zeit ein bisschen knapp. Wir haben nämlich ein umfangreiches Programm uns vorgenommen. Heute im Studio sind wieder Judith Hamann und Heiner Metzger. Und das heutige, die heutigen Themen möchte ich kurz vorstellen. Zunächst eine Beschäftigung, eine Annäherung an ein Buch, an das Buch Die Deutscheste der Künste mit dem Untertitel des Buches Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs, geschrieben von Pamela Maxine Potter, 1998 in der Yale University Press erschienen und 2000 dann die deutsche Übersetzung, die Übersetzung ist ins Deutsche im Klett-Cotta Verlag. Zwei Zitate aus dem Buch. Musikgeschichte wird in ihren wesentlichen Zügen als Fortschritt zur deutschen Selbstverwirklichung gelehrt. Die Musikwissenschaft zog einen substanziellen Nutzen aus der Unterstützung der nationalsozialistischen Regierung und Partei. Soweit also ein Vorgeschmack auf das Thema, um das das Buch von Pamela Potter kreist, um die Musikwissenschaft im sogenannten Dritten Reich, in der NS-Zeit, in der nationalsozialistischen Zeit, über die Karrieren, die dort stattgefunden haben für Musikwissenschaftler, über deren Karriere, wie sie dann weiterging in der Nachkriegszeit, in der sogenannten Nachkriegszeit, also nach 1945 und wie sich das alles im Einzelnen dargestellt hat. Zunächst nochmal kurz Musik, bevor wir gleich dazukommen, wie eigentlich das Buch in unseren Blick geriet und wie wir dazu kamen, uns mit dem Thema zu befassen. Begin at the beginning. Those two whiplashes of sound that shatter the elegant formality of the 18th century. What are these two chords, so commanding and brave? Simple triads in E-flat major. Soweit ein Ausschnitt aus Sorgwals von Gordon Mama. Gordon Mama ist ein Komponist und Musiker, der sich früh mit Elektronik beschäftigt hat, 1935 geboren in den USA. Und Live-Elektronik ist praktisch so sein Thema, sein Hauptthema. Hier haben wir nun eine Collage gehört. Ich denke, worum es ging, wurde verständlich. Nun zu dem vorher angekündigten Umkreisen bzw. Annähern an das Buch von Pamela Potter, Die Deutscheste der Künste. Ja, es gibt verschiedene Wege, die mich dazu gebracht haben, die uns dazu gebracht haben, dieses Buch zu besorgen. Das war gar nicht einfach, das Buch zu kaufen, denn es ist zwar 2000 im Klett-Cotta Verlag erschienen, aber das gibt es mittlerweile beim Klett-Cotta Verlag nicht mehr. Es ist irgendwie, ja, ist nicht mehr im Katalog, es gibt's nicht mehr zu bestellen, es gibt's nur noch irgendwie antiquarisch zu bestellen oder man kann die englischsprachige oder amerikanischsprachige Ausgabe bestellen. Der Klett-Cotta Verlag hat es nicht mal mehr in seinem Katalog. Auf der Webseite hatte ich heute nochmal nachgeguckt zur Sicherheit, verzeichnet und ja, also man hat Schwierigkeiten, dieses Buch zu bekommen, obwohl es sehr hervorragend recherchiert ist, mit ausführlichen Kapiteln, auf die wir später zu sprechen kommen. Nun zunächst einmal Annäherung an dieses Buch, wie hat die Annäherung stattgefunden? Ja, es ist ja sehr bekannt, dass gerade die Krim-Krise in aller Munde ist mit den Sanktionen, die dem russischen Staat oder der russischen Regierung zugemutet werden. Und da spielt ja die Hauptstadt von der Krim-Region eine besondere Rolle, die Stadt Simferopol. Eine Recherche hat mir dann irgendwie einen Zeitartikel nahegebracht, der vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Dreivierteljahr ungefähr, in der Zeit erschienen ist. Und den werden wir jetzt gleich mal vorlesen, beziehungsweise Judith Hamann wird ihn vorlesen. Im Herzen das größte Grauen ist er betitelt. Ja, also erschienen 23. Juli 2013 von Volker Hagedorn. Im Herzen das größte Grauen. Vor 3 Jahren erregte der Fall Eggebrecht Aufsehen. Aufgedeckt wurde, dass der Musikwissenschaftler Mitglied der mörderischen Feldgendarmerie der Wehrmacht war. Doch die Aufarbeitung kommt erst jetzt in Gang. Zuerst kam der Schock, dann kam die Starre. Vor 3,5 Jahren wurde bekannt, dass ein bedeutender Ordinarius bundesdeutscher Musikwissenschaft, Hans-Heinrich Eggebrecht, Mitglied jener Feldgendarmerie-Abteilung 683 gewesen war, die 1941 in Simferopol auf der Krim an einer Massenexekution von 14.000 Juden beteiligt war. Eggebrecht starb 1999, hochgeehrt, nicht nur an seiner Universität Freiburg, ein Königsmacher, zu dessen Schülern Größen des Fachs von Brinkmann bis Riedmüller zählen. Der um 1970 zudem als linker Professor Sympathien gesammelt hatte, ein charismatischer Gelehrter, dessen Bücher auch deutsche Bildungsbürger gern lasen. Der Musikhistoriker Boris von Haken hatte seine Erkenntnisse aus der Arbeit an einem Buchprojekt Holocaust und Musikwissenschaft in einem Vortrag vor der Gesellschaft für Musikforschung und dann in der Zeit 2009 zusammengefasst. Die Publikation erregte Aufsehen weit über Deutschland hinaus. Schließlich war nicht zu bezweifeln, dass Eggebrecht einer Einheit angehört hatte, die, wie der Historiker Ulrich Herbert feststellte, zu einer der schrecklichsten Mörderbanden der Geschichte zählt. Holocaust-Forscher Götz Ali hielt es für produktiv, im Werk des Gelehrten nach Spuren einer geistigen Rückkehr an den Tatort zu suchen. Eine Auseinandersetzung. Kinder und Greise, Männer und Frauen wurden zur Erschießung getrieben. Doch nahezu alle deutschen Musikologen, die sich nun äußerten, auch solche, die engagiert zum Dritten Reich arbeiten, bezweifelten die Seriosität der Enthüllung. Geforscht wurde fortan gleichsam über Möglichkeiten, einen Spiritus Rector der Zunft aus der Mitte des blutigen Geschehens zu entfernen, in der von Haken ihn mit dem Satz verortet hatte, er sei in allen Stadien der Ermordung der Juden von Simferopol beteiligt gewesen. Vom Zusammentreiben der Opfer und dem berüchtigten Spalier bis hin zum Erschießungsgraben. Dadurch sah etwa der Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer eine individuelle Schuld suggeriert, für die Beweise fehlten. Man muss, ehe man das näher betrachtet, einen Schritt zurücktreten und konstatieren, dass der Fall Eggebrecht weit über die Grenzen der Faches hinausreicht, indem man bis dahin nur auf White-Color-Mitläufer, also weißer Kragen-Mitläufer, gestoßen war. Heiner war als 22-Jähriger auf der Krim ein gebildeter, musikalischer, klavierspielender Mensch, der sich später in jenem einflussreichen Gelehrten und Musikvermittler vollendete, von dem sich auch ein Wolfgang Riem verstanden fühlte. Er war bildungsbürgerlich gesehen einer von uns, zu Hause in jener Kunst, die man doch gern immer noch für unbefleckbar hält. Mitten in ihrem Herzen auf das größte Grauen zu stößen, das ist nicht zu bewältigen. Wir kommen irgendwie klar mit dem antisemitischen Genie Wagner und wissen wohl, dass Reinhard Heydrichs Geigenkünste seinen Weg zur Wannsee-Konferenz nicht behinderten. aber sich ein wie Hans-Heinrich Eggebrecht in jenem Spalier zu denken, durch das an 4 Dezembertagen 14.000 Menschen zur Erschießung getrieben wurden, Kinder wie Greise, Männer wie Frauen, das zerstört unser Distanzierungsvermögen. Das schlägt einen Tunnel durch die Zeit. Es untergräbt unsere Kulturgewissheit. Wir lieben ja denselben Beethoven, den Eggebrecht in freien Stunden bei einer deutschen Familie in der gesäuberten Stadt Simferopol am Klavier spielte. Da mag es erleichtern, dass ein konkreter Einzeltatnachweis unmöglich ist. Als Zeugen solcher Massaker blieben überwiegend die Wehrmachtsangehörigen selbst, die fast immer die Rolle ihrer Einheiten herunterspielten. Nicht anders war es, als die Staatsanwaltschaft München in den 1960er Jahren 222 ehemalige Mitglieder jener Feldgendarmerieabteilung 683 vernahm, zu der ausweislich seiner Wehrmachtspapiere auch Eggebrecht gehörte. Ein Zeuge aus dem 3. Zug der 2. Kompanie, Heinrich W., ist jetzt schon klar, wer Heinrich W. ist, ne? Nein. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Erinnerte sich immerhin, Eggebrecht Heiner wurde mit mir Unteroffizier in Simferopol, müsste aus der Thüringer Gegend gestammt haben, sein Vater war dort Pfarrer. Dieses Vernehmungsprotokoll war eines der zahlreichen Dokumente, aus denen von Hagen sein gewaltiges Puzzle zusammensetzte und deren Aussagekraft nun vehement in Frage gestellt wurde. War Eggebrecht nach Aussage des Zeugen nicht bloß möglicherweise in jedem 3. Zug der 2. Kompanie der Feldgendarm gewesen, der sich zur Zeit des Massakers in Simferopol befunden hatte? Und wenn er es war, könnte er doch in dieser Zeit an einem Lehrgang teilgenommen haben, der zu seiner Beförderung zum Unteroffizier führte. Solche Einwände machten im März 2010 2 Hamburger Professoren geltend, Claudia Maurer-Zenk und Friedrich Geiger, die ihre Anmerkungen 40 Seiten lang ins Netz stellten. Die FAZ referierte darüber mit dem Hinweis, dort sei der Stand der Forschung dokumentiert. Zu dieser Zeit war noch nicht einmal eine vollständige, autorisierte Fassung des Tübinger Vortrags von Hagens verfügbar. Sie erschien erst im Juli 2010 im renommierten Archiv für Musikwissenschaft. Dass es noch einen anderen Stand der Forschung gab, begann deutlich zu werden, als einer der renommiertesten Holocaust-Forscher sich mit den Einlassungen der Kritiker befasste. Christopher R. Browning, Verfasser des Buchs »Ganz normale Männer«, »Das Reserve-Polizeibataillon 101« und »Die Endlösung in Polen«, konstatierte bei Friedrich Geiger eine Methodologie, die in überwältigendem Maße ausweichenden und apologetischen Zeugenaussagen zu einer Art Durchschnitt zusammenzufassen. Wegen der sowjetischen Gegenoffensive, so Browning, habe die Wehrmacht jeden verfügbaren Mann in Simferopol gebraucht, um 14.000 Zivilisten zu exekutieren. Es entbehre jeglicher Logik, wie Claudia Maurer-Zenk anzunehmen, dass da jemand noch eine Beurlaubung für die Vorbereitung auf ein Offiziersexamen bekam. Zu lesen war das 2012 in der amerikanischen German Studies Review, der weltweit auflagenstärksten wissenschaftlichen Zeitschrift für Forschung zu Geschichte, Kultur und Politik im deutschsprachigen Raum. Boris von Hagen erhielt erstmals die Gelegenheit, unabhängig von seinem Buchprojekt auch in Fußnoten die Quellen zu erschließen, von denen einige schon das Gerücht streuten, es gebe sie gar nicht. Wie Browning nahm er einen von Zenk angeführten Briefe in den Blick, in dem Eggebrechts Mutter ein halbes Jahr nach dem Geschehen in Simferopol Feldpost ihres Sohnes aus Feodosia kommentiert hatte. Er ist Gott sei Dank nicht mit in Kertsch zur Säuberungsaktion eingesetzt. Es war schon in Simferopol schon so furchtbar. Mit Säuberungsaktion, hatte Zenk erklärt, sei nur das Aufspüren versprengter Feinde gemeint. Von Hagen machte sich in der German Studies Review die Mühe, anhand von 4 Quellen nachzuweisen, dass Säuberung ein gängiger Euphemismus für Massenexekutionen von Juden war. Zenk reagierte darauf ihrerseits mit einer gegenläufigen Fußnote im kürzlich erschienenen Magazin Musik und Ästhetik, das neue wie überarbeitete Aufsätze zum Fall Eggebrecht versammelt. Too much wishful thinking, hatte Browning bei Zenk wie Geiger registriert. Letzterer bleibt auch jetzt bei einer Quelleninterpretation, in der etwa die Zugehörigkeit eines aussagekräftigen Zeugen zu jenem Zug, in dem Eggebrecht diente, unerwähnt bleibt, während umstrittene Aussagen eines Kommandeurs der Feldgendarmen als durchaus plausibel erscheinen. Minutiös nimmt Boris von Hagen nun diese Argumentation auseinander. Zu lesen demnächst in der Zeitschrift jener Gesellschaft für Musikforschung, die ihm 2009 ein Podium geboten hatte, sich dann im Fall Eggebrecht aber zurückhielt. Zwar lud sie 2012 zur Tagung Musikwissenschaft, Nachkriegskultur, Vergangenheitspolitik ein, nur das Thema war nicht vorgesehen. Vizepräsidentin Dörte Schmidt erklärt dazu, dass die angekündigte vollständige Offenlegung der Quellen nicht erfolgt war. Ohne fertiges Buch keine Diskussion? Die wurde vom Publikum erzwungen. Es soll turbulent zugegangen sein. Anne C. Schreffler von der Harvard University wundert sich. Boris von Hagen hat schon jetzt so viel vorgestellt, dass das Fach verpflichtet ist, sich damit auseinanderzusetzen. Schreffler, selbst eine Enkelschülerin von Eggebrecht, hatte schon im November 2010 eine Tagungssession in Indianapolis mitorganisiert, auf der eben das vor großem Publikum geschah. Sie ist erstaunt darüber, dass bislang kein deutscher Ordinarius für Musikwissenschaft außer Albrecht Riedmüller sich in emphatischer Form geäußert und gesagt hat, diese Sache müssen wir näher anschauen, ernst nehmen, das geht uns an. Das wäre einfacher, lege das auf etwa 450 Seiten angelegte Buch vor, das schon vor 3 Jahren hätte erscheinen sollen. Nicht einmal jetzt kann von Hagen sagen, wann er fertig ist, ob er damit je fertig wird. Wer die Berge von Material betrachtet, die von Hagen durchgearbeitet hat, allein sein 20-seitiger neuer Aufsatz für die Musikforschung ist mit rund 90 Fußnoten bewährt, begreift, wo eines der Probleme für einen Forscher liegen könnte, dem keine Professur den Rücken frei hält. Dass er freilich überhaupt anfangen konnte, ist der Universität Paderborn zu verdanken, die Anschubhilfe leistete. Der 49-Jährige ist ein Archivtiger, der jedes Fädchen verfolgt. Da ihm die These vom Lehrgang vor der Beförderung keine Ruhe ließ, ging er in der deutschen Dienststelle hunderte von Akten von Feldgendarmen durch. Nirgends ein Hinweis. Umso erheblicher, wenn Eggebrecht in seinen Taschenkalender bald nach seiner Versetzung zur FGA 683 eine Singestunde mit dem 3. Zug notiert. Wieder also jene Einheit, von deren Mitglied Harry K. später sagte, wir standen nur dort, nämlich im Spalier. K., mit dem Eggebrecht noch 1943 korrespondierte, wurde mit ihm gemeinsam zum Unteroffizier befördert, ebenso jener Heinrich W. aus demselben Zug, der sich bei seiner Vernehmung so detailliert an den Pastorensohn Eggebrecht erinnerte, aber an keinen Lehrgang vor der Beförderung, der doch ein erstklassiges Alibi gewesen wäre. Offensichtlich hatten sich die 3 einfach im Dienst bewährt. Es ist brav zu glauben, er sei nur mitgegangen und habe an Schein und Schütz gedacht und gelitten, sagt ein deutscher Musikhistoriker, der, um Gräben überbrücken zu können, nicht genannt werden möchte. Und irritiert ist über das Verteidigungsverhalten vieler Kollegen. Wenn die Deutschen 70 Jahre nach dem Geschehen noch nicht in der Lage seien, ihr Betroffensein von der historischen Aufklärung zu trennen, müsse man die Debatte vielleicht wirklich in die USA verlagern, damit daraus Geschichte wird, kein Tribunal. So sieht es auch Anne C. Schreffler. Es gehe nicht darum, einen Wissenschaftler vollständig zu diskreditieren. Sie möchte Eggebrecht jetzt erst recht lesen. Ich halte es für möglich, dass er, wie so viele andere der Kriegsgeneration, mit seiner Erfahrung zu besonderen Einsichten kam. Bildung und Barbarei. Wie gehört beides zusammen? Das Bedürfnis nach zweifelsfreien moralischen Verhältnissen, wie es Richard Klein schon vor 3 Jahren im Merkur der akademischen Welt vorhielt, entspricht dem Beharren auf dem Einzeltatnachweis, der jeden Zweifel ausschließt. Auf den verzichtet aber inzwischen selbst die Rechtsprechung, sofern es um den Holocaust geht. Vom Paradigmenwechsel in der Strafverfolgung kündet das Urteil, das im Mai 2011 gegen John Demjanjuk erging, einst Aufseher im KZ Sobibor. Der 91-Jährige, dem keine einzige Mitwirkungshandlung nachgewiesen werden konnte, wurde wegen Beihilfe zum Mord in 28.060 Fällen verurteilt. Das Urteil wurde nicht rechtskräftig, da Demjanjuk während des Revisionsverfahrens gestorben ist. Freilich geht es hier um den Dienst in einer Tötungsmaschine, nicht um die Zugehörigkeit zu einem Truppenteil. Und es geht bei Eggebrecht um keinen Prozess, sondern um eine Frage, die der Historiker Ulrich Herbert so formulierte. Wie kriegen wir die beiden Teile seiner Biografie zusammen? Es sind zugleich zwei Teile jüngerer Geschichte, aus der wir kommen, Bildung und Barbarei. Irgendwo dazwischen steht die rätselhafte Tagebuchnotiz vom 7. Juni 1943. Der 24-Jährige, nun vor Leningrad in der Panzerjägerabteilung 28, schreibt: Was gibt es, dass man sich nicht nach allen Richtungen hierhin erkämpfen muss? In der ersten Zeit war dieser Kampf nach hinten schwerer als das freie Gefecht gegen den ollen Iwan. Man glaubte, ich sei nur hierher gekommen, um Offizier zu werden, und wollte mir wohl zeigen, dass das nicht so leicht ist. Aber ich bin ja doch aus ganz anderen Gründen hier und habe zur Sache einen großen, reinen Willen. Das war also dieser Artikel aus der Zeit. 11.07.2013. Ja, das war der zweite Teil von Sörgwals von Gordon Mama, den ich vorher schon ein bisschen beschrieben habe. Sörgwals, eine Collage mit E-Flat, Dreiklängen, Akkorden in verschiedenen Zusammenhängen, musikalischen Zusammenhängen. Und wir hatten oder haben das Buch von Pamela Potter zum Zentrum dieser heutigen Sendung gemacht, das Feature über das Buch. Nur noch mal kurz zu den Wegen, die zu dem Buch geführt haben. Wir, den Artikel in der Zeit zu Hans-Heinrich Eggebrechts Vergangenheit und vielleicht auch Bedeutung, um die Bedeutung von Hans-Heinrich Eggebrecht ein bisschen deutlicher zu machen. Es ist ja nicht jeder sehr bewandert in dem eher seltenen Fach Musikwissenschaft, das zwar in Hamburg einen gewissen Rang und Status hat innerhalb der Musik, innerhalb der Universität, ist ja nicht innerhalb der Musikhochschule, sondern innerhalb der Universität, weil es eben ein wissenschaftliches Fach ist. Und ich habe dann so einfach mal so geguckt, welche Unterlagen ich so habe, die was über Musikwissenschaft aussagen, und stieß dann auf ein Lexikon, das, glaube ich, auch so in bildungsbürgerlichen Haushalten gut vertreten ist, Meyers Taschenlexikon. Da gibt es eine Ausgabe mit, die speziell sich der Musik widmet, in drei Bänden. Das ist nicht gerade die neueste Auflage, ich glaube von irgendwie in den 80er Jahren. Und da ist ein Eintrag zur Musikwissenschaft. Und bevor ich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Arbeit und den Gegenstand der Musikwissenschaft eingehe, finde ich es interessant, auf die Literatur, die dort angegeben wird, sich ein bisschen vertiefender mit der Musikwissenschaft zu befassen, wird dann angegeben, zum Beispiel Fellerer, K.G. Einführung in die Musikwissenschaft. Und seltsam ist dann schon mal, ja gut, die erste Auflage war 1942, die zweite 1953 und die dritte war dann 1975. Okay, ja, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Ein niedlicher Wissenschaftler, der da irgendwie nun halt über die Zeit hin gearbeitet hat. Aber gucken wir doch genauer nach, wer also Fellerer Karl Gustav, hier haben wir ihn mit vollem Namen, Musikwissenschaftler, wer das denn war. Der Eintrag im Kulturlexikon zum Dritten Reich von Ernst Klee gibt darüber Auskunft. Fellerer Karl Gustav, Musikwissenschaftler im Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. 1931, also geboren ist er 1902, 1931 bis 37 Herausgeber der Zeitschrift Musica Sacra, also religiöse Musik wahrscheinlich hauptsächlich. 1932 außerordentlicher Professor in Freiburg in der Schweiz. 1934 Lehrstuhl. 1939 Professor in Köln. 1940 NSDAP-Mitglied und Mitarbeit beim ERR. Da müsst ihr jetzt nachgucken, was es ist, aber ist vielleicht nicht so wichtig. Zum Raub herrenlosen Gutes, Kulturguts von Juden. Also er war wohl bei einer Einsatzgruppe da, hat mitgearbeitet, um herrenloses Kulturgut, herrenlos war das natürlich nicht, aber Kulturgut und vielleicht auch finanziell oder sonst wie interessant, das wurde geraubt, den Juden, wie das immer so in dem Nazi-Jargon heißt, also Menschen jüdischen Glaubens ist damit gemeint. Weiter hat Karl Gustav Fellerer mitgearbeitet bei der Hauptstelle Musik beim Beauftragten des Führers für die Überwachung des gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP. Das war Rosenberg, der Chefideologe der NSDAP, der immer so in Konkurrenz zu Goebbels war und zu den anderen Nazi-Größen, die da irgendwie meinten, sie hätten da was Inhaltliches zu sagen. Naja, sein Schwerpunkt hat sich dann verändert. Nach 1945 war sein Schwerpunkt katholische Kirchenmusik und Gregorianik. 1962 war er Präsident der Gesellschaft für Musikforschung. Er ist dann ja, als Professor wohl dotiert, am 7.1.1984 in Köln gestorben. Das ist also einer derjenigen, die so die Einführung zum Studium der Musikwissenschaft geschrieben hat. Und dann gibt es zum Beispiel gerade auch noch den eben genannten Hans-Heinrich Eckebrecht, genau. Der hat geschrieben, das wird hier auch aufgeführt als Literatur zum größeren, besseren Verständnis der Musikwissenschaft, Reflexion über Musik heute, herausgegeben von Hans-Heinrich Eckebrecht in Bonn 1970. Zum Glück gibt es dann auch noch ein paar andere, aber ja, die zwei sind auf jeden Fall prominent genannt. Und das ist ja auch, hat sich ja auch so mittlerweile ein bisschen rumgesprochen, dass da einiges an Aufarbeitung notwendig ist. Aufarbeitung ist immer sich sachlich bemühender Terminus technicus. Damit wird eigentlich hauptsächlich gesagt, dass, wir wissen, dass da einiges nicht so toll war und da müssen wir jetzt dran arbeiten. Was dann das dran arbeiten bedeutet, ist meistens das, dass über Menschen, über Wissenschaftler, die schon lange tot sind, also Hans-Heinrich Eckebrecht starb 99 und ungefähr 10 Jahre später gab es dann die Diskussion um ihn, dass über die dann diskutiert wird, in welcher Form sie beteiligt waren und was das vielleicht für eine Auswirkung hat auf deren inhaltliches sich äußern in den verschiedenen Texten innerhalb der musikwissenschaftlichen Publikationen. Ich habe gerade nochmal versucht herauszufinden, ob dieses Buch von Boris von Haken schon erschienen ist. Es ist zumindest bei Amazon schon gelistet. Man kann sich als Interessent vormerken, aber es ist noch nicht rausgekommen. Es ist noch nicht sozusagen materiell in der Welt. Was aber viel da gepostet ist, man kann sich gerne die Mühe oder das Vergnügen gönnen, Google da zu befragen, von verschiedenen Seiten, also wie unmöglich der Boris von Haken sich da geäußert hat und wie er da überhaupt dazu käme, so jemand Verdienstvolles wie diesen Hans-Heinrich Eckebrecht da überhaupt zu verdächtigen, dass er dabei sein könnte. Ich meine, die Diskussion ist ja eigentlich auch schon ein bisschen absurd. Es ist klar, dass er dabei war, dass er Teil dieser Feldgendarmerie-Einheit war. Und die Frage ist ja, warum hat er dazu nie was gesagt als so Linker oder ich weiß nicht, wie er sich genau verstanden haben wollen, wusste. Musikwissenschaftler hat er doch eine gewisse Verpflichtung praktisch auch zu seinen persönlichen Tun und seiner Geschichte eine Aussage zu machen und da ist aber nichts bekannt, wie bei den ganzen Nazi-Verbrechern, die man könnte wahrscheinlich eine Promille-Grenze feststellen von den Nazi-Verbrechern, die jemals gesagt haben, ich war beteiligt und habe das und das damals gemacht. Das hätte wahrscheinlich der bundesrepublikanischen Gesellschaft einiges an Erkenntnis geboten, die zu einer anderen Gesellschaft geführt hätten, als wir sie jetzt haben, auch in der Wissenschaft. Gut, das also soweit zu mein Statement zu diesem Zusammenhang, zu dieser Herleitung oder meinem Rechercheweg, der mich zu dem Buch von Pamela Maxine Potter geführt hat. Natürlich spielt auch die aktuelle Situation auf der Krim eine Rolle. Simferopol ist die Hauptstadt der Krim. Das, was da passiert ist, was heißt passiert, das ist auch schon wieder so eine distanzierte Formulierung. Welche Verbrechen die Wehrmacht dort begangen hat, das hatte ich bisher nirgendwo in den öffentlichen Medien, in den Mainstream-Medien, die sonst irgendwie über die Geschichte der Krim im Jahre 1827 oder sonst wann bestens Bescheid wissen, die darüber sehr gut Bescheid wissen, aber die jüngere Geschichte, die nun 74, 73 Jahre zurückliegt, die wird da nicht erwähnt. Und das sollte einem doch zu denken geben. Nun, jetzt hören wir Musik und dann, denke ich, fangen wir mit der Einleitung an. Ja, ich denke, um sich einen Eindruck zu verschaffen, um diese Geschichte zu verstehen, also bis jetzt ist dieses Buch ausgezeichnet von Pamela M. Potter, die nämlich nicht 33 beginnt, sondern schon weit vorher. Und wie das ja auch in diesem ganzen Gedankengut dieser Zeit eine lange Vorgeschichte hat, denke ich, ist es ganz informativ, damit zu beginnen, also hier mit ihrem ersten Bericht sozusagen, der sehr interessant ist und einen Überblick erstmal bringt. Aber du machst jetzt nochmal Musik und dann... Ja, ich gehe eigentlich ein bisschen weiter in unserer Trackliste, und zwar mit einer Ode to Napoleon Bonaparte, komponiert von Arnold Schönberg und gespielt von dem, wie heißt das Quartett nochmal? Ach, ich gucke gleich nach. Yesterday a king, and armed with kings to strive, and now thou art a nameless thing, so abject. Yet alive, is this the man of thousand thrones, who strewed our earth with hostile bones, and can he thus survive? Since he miscalled the morning star, nor man, nor fiend hath fallen so far. Ill-minded man, why scourge thy kind who bowed so low the knee? By gazing on thyself, grown blind, thou taught'st the rest to see. With might unquestioned, power to save, thine only gift has been the grave to those that worship thee. Nor till thy fall could mortals guess ambitions less than littleness. Thanks for that lesson. It will teach to after warriors more than high philosophy can preach and vainly preached before. That spell upon the minds of men breaks, never to unite again, that led them to adore those pagod things of saber sway, with fronts of brass and feet of clay. The triumph and the vanity, the rapture of the strife, the earthquake, voice of victory. The bread of life, the sword, the scepter, and that sway which man seemed made but to obey, wherewith renown was rife. All well, dark spirit, what must be the madness of thy memory? A desolator? Desolate. The victor overthrown, the arbiter of others' fate. A suppliant for his own. Is it some yet imperial hope that with such change can calmly cope? Or dread of death alone, to die a prince, or live a slave? Thy choice is most ignobly brave. Of the rebound chained by the trunk he vainly broke. Alone, thou looked he round. Thou, in the sternness of thy strength, an equal deed has done at length, and darker fate hast found. He fell, the forest prowler's prey, but thou must eat thy heart away. Roman, when his burning heart was slaked with blood of Rome, threw down the dagger, dared depart in savage grandeur. Home, he dared depart in utter scorn of men that such a yoke had borne, yet left him such a doom. His only glory was that power of self-upheld, abandoned power. The Spaniard, when the lust of sway had lost its quickening spell, cast crowns for rosaries away, an empire for a cell. A strict accountant of his beads, a subtle disputant on creed, his dotage trifled well. Yet better had he neither known a bigot's shrine nor despot's throne. Leider nur ein Ausschnitt aus der Ode von To Napoleon Bonaparte. Im Englischen, This Done But Yesterday a King ist der Untertitel, Opus 41, 1942, komponiert für Streicher, Streichquartett, Sprecher und Klavier von Arnold Schönberg. Und wir steigen jetzt in das Buch ein, das wir jetzt schon öfters angekündigt haben, Die Deutscheste der Künste, Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs von Pamela Maxine Potter mit der Einleitung. Also, Richard Wagner verkündete 1878, dass das deutsche Wesen in der Musik zu finden sei. 60 Jahre später, 1938, bei der Eröffnung der größten Musiktagung des Dritten Reiches, versicherte Propagandaminister Josef Goebbels der Menge, dass Musik die ruhmreichste Kunst des deutschen Erbes sei. Bis heute lebt weltweit die Legende von den Deutschen als dem Volk der Musik weiter. Die Lehrbücher klassischer Musik verlangen Vertrautheit mit den drei Bs, Bach, Beethoven und Brahms. Das Repertoire der Konzertsäle verewigt die Namen der großen deutschen Meister. Musikgeschichte wird in ihren wesentlichen Zügen als Fortschritt zur deutschen Selbstverwirklichung gelehrt. Deutschland und Österreich ziehen noch immer Musikkenner und Musikstudenten an, da ihre Regierungen für den Erhalt eindrucksvoller musikalischer Institutionen, Festspiele und Projekte sorgen. Die gängige Wahrnehmung westlicher Musik setzt voraus, dass die Deutschen seit je eine zentrale Rolle für die Bereicherung der Tonkunst gespielt haben. Der Musikwissenschaftler Albrecht Wissenschaftler Albrecht Riedmüller erzählt von einer Begegnung im Jahre 1992, bei der ein junger Professor der Naturwissenschaft neugierig bemerkte, die Musik ist doch deutsch, oder etwa nicht? Die Musik hat in der Tat einen Ehrenplatz in der deutschen Kulturgeschichte erhalten und sie ist ein entscheidendes Element bei der Ausbildung einer deutschen Identität gewesen. Die Idee eines deutschen Nationalstaats hatte eine lange Geschichte politischer Zersplitterung und regionaler Differenzierung zu überwinden. Aber die Musik repräsentierte eine Art künstlerischen Ausdrucks, die alle Deutschen miteinander teilen konnten. Die deutschsprachige Aristokratie und die staatlichen Mäzene hatten lange Zeit die musikalischen Institutionen großzügig unterstützt und die Karrieren einiger der einflussreichsten Komponisten, Dirigenten und Interpreten gefördert. Mit diesem reichen musikalischen Erbe ausgestattet, betonten die Schriftsteller, Philosophen, Kritiker und Komponisten des 19. Jahrhunderts die Musik als zentrales Moment des deutschen Charakters und der deutschen Identität. Die Idee der musikalischen Stärke Deutschlands gewann an Bedeutung während der Kampagne für die deutsche Vereinigung, reifte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wurde durch die Wahrnehmung der Deutschen als Volk der Musik weltweit exportiert. Die Musik ist dahin gekommen, einen der wichtigsten deutschen Beiträge zur westlichen Kultur zu repräsentieren. Sie beeindruckt die übrige Welt mit höchstem Niveau und diente als Quelle nationalen Stolzes, besonders in Zeiten niedriger Moral und Unsicherheit. Einer dieser Tiefpunkte war am Ende des Ersten Weltkrieges erreicht, eine Zeit, die mit Konflikten, Widersprüchen und Unsicherheiten geladen war. Die Weimarer Republik begann gewaltsam, sie war von blutigen Aufständen, Attentaten und dem Versagen eines laxen Rechtssystems geprägt. Der Versailler Vertrag von 1919, die Besetzung des Ruhrgebiets 1923 und die gleichzeitige Inflationszeit demoralisierten und erbitterten große Teile des besiegten Landes und spalteten die deutschen Wähler in zahlreiche politische Fraktionen. Die Erwartungen, dass die Republik die Krise überleben werde, waren zunehmend gedämpft, auch nachdem sich die Lebensbedingungen nach der Stabilisierung der Währung und einer Periode des Wachstums zwischen 1924 und 1929 verbessert hatten. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 brachte alle sozialen und politischen Konflikte zum Ausbruch. Sie schuf eine Notstandssituation, wachsende Unordnung und Arbeitslosigkeit. Damit markierte sie den Anfang vom Ende der Republik. Die Konflikte und Unsicherheiten der Gesellschaft der Weimarer Republik reichten ebenso in den kulturellen Bereich hinein. Die heftigen Reaktionen gegen jede Form von Romantik führten zu wilden und bilderstürmerischen Experimenten in bildender Kunst, Musik und Literatur, was jene Periode zu einer der spannendsten und anregendsten der deutschen Kulturgeschichte macht. Gleichzeitig trat eine eigenständige Kultur der Arbeiterklasse in Erscheinung, die verlangte, dass Kunst zugänglich und verständlich zu sein habe und eher Unterhaltung und Genuss als eine intellektuelle Herausforderung bieten müsse. Die Wirkung der Verstädterung auf das kulturelle Leben erwiesen sich als inspirierend und beunruhigend zugleich. Das Wachstum der Städte führte zu neuen Richtungen in der Architektur und zu neuen Formen der Unterhaltungskultur. Aber die Verstädterung schritt so schnell voran, dass sie auf Widerstand stieß. Das moderne Leben konkurrierte mit einer Nostalgie des einfachen Lebens, mit einer neuromantischen Glorifizierung der Natur und Nachahmung von Volksbräuchen sowie mit der Ablehnung kosmopolitischen Lebens unter Asphaltkultur. Ebenso erschien die Technologie in kulturellen Belangen als ein zweischneidiges Schwert. Die Fortschritte der Massenproduktion und Kommunikation förderten neue Formen der Kunstproduktion und öffneten die Tür für fremde, vor allem amerikanische Einflüsse. Obwohl sie von vielen eifrig konsumiert wurden, verurteilte eine Reihe von Panikmachern die mechanische Produktion und die Einflüsse von außerhalb als Teil einer heimtückischen Verschwörung von Deutschlands alten Feinden, die dazu dienen sollte, die wahre deutsche Kunst zu infiltrieren und zu zerstören. Der oft notierte Kampf zwischen deutscher Kultur und westlicher Zivilisation verstärkte sich während des Krieges und die darauf folgende politische und ökonomische Unterjochung Deutschlands durch minderwertige intellektuelle Mächte verschärfte nur noch die ätzende Rhetorik der Kriegszeit. Hinzu kam, dass die Suche nach einem Sündenbock innerhalb der Grenzen Deutschlands einen starken Anstoß gab, die Juden als Schuldige für alles anzuprangern. In zunehmendem Maße wurden die Juden für alle aktuellen Probleme verantwortlich gemacht, gleichgültig, ob sie mit Kapitalismus oder Kommunismus assoziiert wurden. Konfrontiert mit so vielen beunruhigenden Konflikten, fanden viele Deutsche Trost in musikalischen Aktivitäten. Die Musik bot einen sicheren Hafen angesichts der täglichen Kümmernisse und erinnerte an die kulturelle Stärke Deutschlands. Trotz des verlorenen Kriegs und der wirtschaftlichen Turbulenzen der 20er Jahre verfügte Deutschland noch immer über eine beneidenswerte Zahl von Orchestern, tätigen Opernhäusern, Kammermusikgruppen sowie weltweit anerkannten Dirigenten und Solisten, die die musikalische Stärke als Deutschlands unerschöpflichste Quelle internationaler Anerkennung und nationalen Stolzes darstellten. In großem Maße wurde auch an die Kraft der Musik geglaubt, soziale Missstände zu beheben. Dieser Glaube breitete sich aus, als große Teile der Bevölkerung an laienmusikalischen Aktivitäten teilnahmen, bei denen sie oft politische Differenzen und Klassenunterschiede beiseite stellten und Solidarität durch die Musik erlebten. Vor allem die Chöre wuchsen in unvorhersehbarem Maße und dass Arbeitergesangsvereine die Beteiligung von Sängern und Dirigenten aus der bürgerlichen Mittelschicht begrüßten, bewies, dass die Musik soziale und politische Unterschiede überwinden konnte. Als die wirtschaftliche Situation sich verschlechterte, bot die Laienmusik außerdem eine preiswerte Quelle der Unterhaltung. Inmitten dieser Entwicklung formierte sich das Feld der Musikwissenschaft. Noch immer eine vergleichsweise junge Disziplin waren ihre bedeutsamsten Fortschritte vor dem Krieg von deutschen und österreichischen Schulen ausgegangen. Weil der Krieg den internationalen wissenschaftlichen Austausch beeinträchtigt hatte, waren die deutschen Wissenschaftler von ihren Kollegen im Ausland weitgehend isoliert. Daher konzentrierten sie sich auf Deutschlands eigene musikalische Ressourcen. Die Nachkriegswirtschaft, politische Unruhen und eine sich verändernde Bevölkerungsstruktur zwangen die Wissenschaftler, über den Nutzen ihres Berufs für die moderne deutsche Gesellschaft nachzudenken. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg initiierten deutsche Musikwissenschaftler Projekte, die die Aufmerksamkeit auf die deutsche Musik lenken und die Kluft zwischen der Universität und dem Publikum überbrücken sollten. Mit diesen nationalistischen und populistischen Zielen gründeten sie eine eigene wissenschaftliche Gesellschaft und ein zentrales musikwissenschaftliches Institut. Als es ihnen misslang, irgendeinen bedeutsamen Einfluss auf die Musikpolitik oder die Bildungsreform der Weimarer Zeit auszuüben, erkannten sie, dass ihre Mitarbeit in der Laienmusikbewegung dazu dienen konnte, den Patriotismus zu stärken, die Wirtschaft zu stimulieren und ihre Rolle als Volkserzieher zu etablieren. Obwohl die Weimarer Regierung nichts unternahm, solchen Entwicklungen des Musiklebens und der Musikwissenschaft entgegenzutreten, fehlten ihr auf der anderen Seite die Mittel, sie zu unterstützen. Es gelang ihr lediglich, Verbesserungen auf dem Gebiet der Musikerziehung zu erzielen. Die Differenzen unter den Landeskulturverwaltungen in der Weimarer Republik zwang viele Institutionen dazu, für sich selbst zu sorgen. Bis 1933 zwang die Wirtschaftskrise eine Reihe von Opernhäusern und Orchestern ebenso wie verschiedene musikwissenschaftliche Projekte zur Aufgabe. Die nationalsozialistische Regierung, die auf die historische Bedeutung der Musik für die Stärkung des deutschen Nationalstolzes aufmerksam wurde, beschloss, diese wichtige Funktion der Musik für eine ganze Reihe von Zielen auszunutzen. Die Nationalsozialisten beobachteten die steigende Popularität der Laienmusik, integrierten Musik in ihre Partei- und Militärorganisationen und unterstellten sämtliche Laienmusikvereine ihrer Verwaltung. Sie lösten auch Probleme, die für die Musiker seit dem Zusammenbruch des fürstlichen Mäzenatentums seit langem bestanden hatten und gewährten ihnen berufliche und wirtschaftliche Sicherheit. Vor allem